Die Mauer ist gefallen, unser Ziel war greifbar nah. Das deutsche Volk wieder vereinigt, so wie es früher war. Doch Zusammenhalt will keiner sehen, warum? Das weiß ich nicht. Vereint würde es uns besser gehen, doch das ist eine Sache, von der keiner spricht. Wir sind ein Volk, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, das deutsche Volk. Wir sind ein Volk, vereint ein Volk. Wir sind ein Volk. Alleine hat man keine Macht, nur vereint geht es voran. Darum zeigt die deutsche Fahne und seid stolz auf dieses Land. Vereint kann uns keiner betrügen, könnt ihr das denn nicht verstehen? Hört jetzt auf mit eurem Hass und lasst vereint die deutsche Fahne wehen. Wir sind ein Volk, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, das deutsche Volk. Wir sind ein Volk, vereint ein Volk. Wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, das deutsche Volk. Wir sind ein Volk, vereint ein Volk. Wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, das deutsche Volk. Wir sind ein Volk, vereint ein Volk. Wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk, das deutsche Volk. Wir sind ein Volk, vereint ein Volk.